Das Folklore-Institut der Akademie der Gesellschaftswissenschaften Koreas führt die Forschungsarbeit dazu, die von den Koreanern geschaffenen vorzüglichen nationalen Traditionen zu verteidigen, aktiv durch. Die Forscher des Instituts veröffentlichten allein in diesem Jahr mehr als 30 wertvolle Dissertationen, wie die eigentümlichen nationalen Besonderheiten der traditionellen Kleidung der koreanischen Frauen und trugen dazu bei, die werktätigen jugendlichen Studenten und Schüler mit den schönen Traditionen der koreanischen Nation vertraut zu machen.